20.000 bis 25.000 Kinnhaare sprießen in einem Männergesicht. Jedes davon wächst am Tag um ca. 0,25 mm. Die täglich abgeschnittenen Bartstoppel ergeben aneinandergereiht 5 bis 6 Meter. Eine qualvolle Art hatten die Römer, um mit dem lästigen Haarwuchs fertig zu werden. Der Barbier nahm weder Seife noch Öl zu Hilfe. Er schabte mit dem Messer auf der Haut herum, eine antike Trockenrasur. Das Rasieren mit dem Messer ist später zu einem handwerklichen Können geworden, das Friseurlehrlinge heute noch lernen müssen. Eine beliebte Übung war einige Zeit das Rasieren eines Luftballons. Bei einem falschen Zug fließt wenigstens kein Blut. Das Rasiermesser, das zu viel abschneidet, ein beliebtes Motiv der Humoristen. Ende des vergangenen Jahrhunderts wurde der Sicherheitsrasierapparat mit auswechselbaren Klingen erfunden. Später wurde ein System von zwei aneinander gekoppelten Schneiden erfunden. Das Haar wird damit noch einmal abgeschnitten, bevor es in die Pore zurückschnellt. Die richtige Vorbehandlung der Haut ist ebenso wichtig wie eine scharfe Klinge. Statt Seife und Rasierpinsel wird von der Werbung der Schaum aus der Dose empfohlen. Billiger ist aber die Seife aus der Tube, die mit dem Pinsel aufgetragen wird. Ebenfalls ausgiebig ist die Creme, die ohne Pinsel ausgestrichen wird. Der entscheidende Faktor ist eigentlich das warme Wasser. Es weicht das Barthaar auf. Der Schaum oder die Creme soll hauptsächlich das Verdunsten verhindern. Rasieren ist Erfahrungssache. Ein Tipp: Kinn und Oberlippe kommen zum Schluss dran. Dort wächst der Bart am dichtesten. Während man Wange und Hals rasiert, wird das Kinn weiter aufgeweicht. Zur Friseurrasur gehörte das Einreiben mit einem alkoholischen Duftstoff. Nach der Rasur ist es ein Aftershave. Nicht jeder verträgt diese Behandlung. Extrem trockene Haut wird noch mehr ausgetrocknet. Bei Personen, die zu Ekzemen neigen, bewirkt der Alkohol eine zusätzliche Irritation. In diesem Fall kann man zu einer Lotion ausweichen. Bei Trockenrasierern haben sich Rotations- und das Folienschersystem durchgesetzt. Alle Apparate schneiden die Barthaare stückweise wie ein Krückenhobel ab. Beim Rotationssystem läuft ein Messerkranz unter einer runden, mit Radialschlitzen versehenen Stahlkappe. Diese Apparate werden in kreisförmigen Bewegungen über die Haut geführt, damit möglichst viele Radialschlitze zur Wirkung kommen. Dieses System wird auch mit einem Bart fertig, der tagelang nicht rasiert wurde. Beim Foliensystem schwingt ein Block mit Edelstahlklingen unter einer gelochten Folie. Diese Apparate werden mit leichtem Druck senkrecht auf die Haut angelegt und gegen die Haarwuchsrichtung geführt. Dieses System ist das gründlichste, allerdings sind die Folien empfindlich. Ein Tipp: Wenn Sie sich vor dem Rasieren waschen, dann sollten Sie eine halbe Stunde warten, bis das aufgeweichte Kinn wieder trocken ist. Das Gefühl der Frische wird auch der trockenen Haut gegönnt. Man muss nur eines der zahlreichen Aftershave wählen. Über die Hälfte der Männer in Österreich hat sich für trocken entschieden, weil es ihnen bequemer scheint. Die anderen wählten die saubere Gründlichkeit. Für die Unentschlossenen gibt es neben den zwei Möglichkeiten, nass oder trocken, eine dritte, nämlich gar nicht rasieren.